Hallo. I hope you guys are experiencing the goodness of Jesus and are doing well. Ich hoffe, ihr erlebt die Güte von Jesus und es geht euch gut. And once again, thanks so many of you for the wonderful feedbacks. Noch einmal vielen Dank an euch für die wunderbaren Rückmeldungen. How Jesus has touched you through these devotionals. Wie Jesus euch durch diese Andachten berührt. They are translated into a lot of different languages. Sie werden in viele verschiedene Sprachen übersetzt. They are spread into so many nations of the world. Sie werden in so vielen Ländern der Welt verbreitet. Now let's continue. We are going into chapter 5. Lasst uns nun weitermachen. Wir kommen zu Kapitel 5. And I have to remind you once again. Und ich muss dich noch einmal daran erinnern. That Paul did not write a different chapter. Now he just continued to write one letter. Dass Paulus nicht ein neues Kapitel geschrieben hat. Nein, er hat sich entschieden, nur einen Brief zu schreiben. And I think sometimes what makes things hard is that we forget. Was die Sache manchmal schwierig macht, ist, dass wir vergessen, that we forget that Paul wrote a letter to a group of people. Dass Paulus einen Brief an eine Gruppe von Menschen geschrieben hat. So, what does he continue to write here? Was schreibt er also weiter? Well, look at this. Schau. It's been widely reported that there is gross sexual immorality among you. Es ist weithin berichtet worden, dass es unter euch ekelhafte sexuelle Unmoral gibt. Now, isn't this a crazy thought? Ist das nicht ein verrückter Gedanke? Look. Schau. Paul did not say, I heard because somebody found out, you know people. Paulus sagt nicht, ich habe es gehört, jemand hat es herausgefunden, ihr wisst schon. No. It's been widely reported, so the news is spread all over the place. Nein, es ist überall ausführlich berichtet worden, so dass die Nachricht überall verbreitet wurde. I mean, that's a very serious thing. Das ist eine sehr ernste Sache. If it's been widely reported, that means all over the place people know it. Es wurde weithin berichtet, bedeutet, dass die Leute überall davon wussten. My goodness. Meine Güte. And not only sexual immorality, but gross sexual immorality. So there was worse in the world. Und nicht nur sexuelle Unmoral, sondern abartige, ekelhafte sexuelle Unmoral. Das Schlimmste, das es in der Welt gibt. Look what he said. Er sagt, the kind of immorality that is so revolting, it's not even tolerated by the social norm of unbelief. Die Art von Unmoral, die so abstoßend ist, dass sie nicht einmal in den gesellschaftlichen Kreisen der Ungläubigen toleriert wird. Isn't that sad? Ich meine, ist das nicht traurig? Isn't that sad that Paul has to say that what's happening among you even the world doesn't do? Ist es nicht traurig, dass Paulus sagen muss, dass das, was unter ihnen geschieht, nicht einmal die Welt tut? What is that? Was tut? So look at this. Schau. He said, are you proud of the fact that one of your men is having sex with his stepmother? Er sagt, seid ihr stolz darauf, dass einer eurer Männer Sex mit seiner Stiefmutter hat? I mean, honestly. Ganz ehrlich. This is a very serious thing. Das ist eine sehr ernste Sache. That a guy within the church, not a guy who was not a Christian. Ein Mann nimmt innerhalb der Gemeinde, nicht ein Mann, der kein Christ ist. A guy in the world takes the wife of his father and sleeps with her. Tatsächlich die Frau seines Vaters und mit ihr schläft. So why did Paul now have to correct this? Why did he have to come with spiritual authority to discipline this? Warum musste Paulus hier korrigieren? Warum musste Paulus mit geistlicher Autorität kommen, um es zu disziplinieren? Look at the next statement. The statement he's making in this sentence. Schau auf die nächste Aussage, die Botschaft, die in diesem Satz steckt. So the first thing he's saying. Erstens, that it's so revolting that even the unbelievers don't do that. Even to them it's not normal anymore. Ist es so abstoßend, dass selbst die Ungläubigen es nicht tun? Selbst für sie ist es nicht mehr normal? But then he says, are you proud of that? Und er sagt, seid ihr stolz darauf? Shouldn't this heartbreaking scandal bring you to your knees in tears? Sollte euch dieser herzzerreißende Skandal nicht weinend auf die Knie zwingen? So Paul is obviously concerned about two things. Paulus ist offensichtlich über zwei Dinge besorgt. The first thing he is concerned that this terrible sin has infiltrated the church. Erstens ist er besorgt darüber, dass diese schreckliche Sünde die Gemeinde infiltriert hat. And it's now part of their community. It's widely known. Everybody talks about it and it's accepted. Und nun Teil ihrer Gemeinschaft ist. Sie ist weithin bekannt. Jeder spricht darüber und sie ist akzeptiert. That's the first thing that concerns him. Das ist die erste Sache, die ihn beunruhigt. And the second thing that that concerns him is this. Die zweite Sache, die ihn beunruhigt, ist, that instead of this driving them onto their knees and saying, oh my God, there is horrible sin among us, ist die, dass er sie nicht auf die Knie zwingt, um zu sagen, oh mein Gott, es gibt eine schreckliche Sünde unter uns, they are accepting it and are proud of it, sondern sie es akzeptieren und stolz darauf sind. So from the context I can see, aus dem Kontext erkenne ich, that when Paul said it's widely reported, he's not saying that they are talking bad about that guy. Dass Paulus mit der Aussage, es sei weithin bekannt, nicht meint, sie reden schlecht über diesen Mann. To me it seems from the context is they were even proud that that happened. Sondern sie sogar stolz darauf sind, dass das passiert ist. It did not bring them on the knees in brokenness and said, oh my God, the sin is destroying us, we need help. Es hat sie nicht herzzerreißend auf die Knie fallen lassen, um zu sagen, oh mein Gott, diese Sünde zerstört uns, wir brauchen Hilfe. But the opposite, they were talking about it like, hey, that's, we have the freedom of the Spirit, whatever. Sondern das Gegenteil. Sie sprachen darüber wie, hey, wir haben die Freiheit des Geistes, wie auch immer. Guys, I've said it so many times. Leute, ich habe es schon so oft gesagt. Jesus has carried all the sin of this world onto the cross. Jesus hat alle Sünden dieser Welt ans Kreuz getragen. We don't need to live with condemnation and sin doesn't separate us from God. Wir müssen nicht mehr mit der Verurteilung leben und die Sünde trennt uns nicht mehr von Gott. What separates us from God is rejecting the sacrifice of Jesus Christ. Was uns von Gott trennt, ist, wenn wir das Opfer Jesus Christus abweisen. But if we deal lightly with sin, we have not understood anything of the gospel nor of the new covenant. Wenn wir aber leichtfertig mit der Sünde umgehen, haben wir weder etwas vom Evangelium noch vom neuen Bund verstanden. A Christian who sins and doesn't feel bad about it has gone into a very dangerous road. Ein Christ, der sündigt und sich nicht schlecht dabei fühlt, hat einen sehr gefährlichen Weg eingeschlagen. And that's what Paul is telling them here. Und das ist es, was Paulus ihnen hier sagt. Paul is saying this should be so heartbreaking, it should knock you down onto your knees. Paulus sagt, dass dies so herzzerreißend sein sollte, dass es sie auf die Knie zwingen sollte. Look how serious Paul comes now with this discipline. Schau, wie ernst es Paulus jetzt mit dieser Disziplin ist. He says you must remove the offender from among you. Er sagt, ihr müsst den Übeltäter aus eurer Mitte entfernen. Come on, Paul, that's too crazy. Komm schon, Paulus, das ist zu verrückt. Throw the guy out? Den Kerl rausschmeißen? That's spiritual control. Das ist geistliche Kontrolle. No, we're all free. Nein, wir sind alle frei. This is too long, I have to talk more about it tomorrow. Das ist jetzt zu lang, ich muss morgen mehr darüber reden. That's why I see you tomorrow. Deshalb sehen wir uns morgen.